Es gibt Dinge, über die man sich einigen kann. Prolog. Auf einmal wurde das Rütteln stärker. Nicht gleich, eher schleichend. Hätte man Tim vor 5 Minuten gefragt, mit welchem Wort er die Bewegungen beschreiben würde, er hätte von einem Ruckeln gesprochen. Seltsames Wort. Ruckeln wäre eine Übertreibung gewesen, eher ein sanftes Schaukeln, so dass er einfach weiterlas in seinem Buch. Vielleicht auch, weil die Szene ihn amüsierte. Ich stelle mir Tim lachend vor. Ein Mann liegt auf der Couch und erzählt seinem Psychiater von seinem Hang zu exzessiver Masturbation. Er machte sich nicht die geringsten Gedanken, da die Geständnisse des Mannes seine Aufmerksamkeit in Beschlag nahmen. Noch nicht. Erst als aus dem Schaukeln ein Ruckeln wurde, senkte er das Buch hinunter auf die Kante des Klapptischchens und schaute durchs Fenster. Doch er sah nichts. Oder nicht viel. Das ovale Rechteck mit Doppelverglasung zeigte das Meer. Weit unten das Meer. Keine Schiffe in Sicht. Ein Monitor zeigte ihre Position an. Tim wusste nicht, wie lange es dauern würde, bis sie die französische Küste erreichten. Halbe Stunde vielleicht. Vielleicht 20 Minuten? Was er nicht wusste, dass er sie nie erreichen würde. Die Angst kam später. Hätte man Tim jetzt gesagt, dass er in 5 Minuten ein Gelübde ablegen würde, er hätte vielleicht gelächelt, leicht den Kopf geschüttelt. Ungläubig. Ein was? Ein Gelübde? Wer macht denn sowas? Hätte er vielleicht gesagt und sich ohne weiteren Kommentar wieder dem Roman von Philip Roth zugewandt. Doch davon später. Beginnen wir am Anfang. Oder früher? Beginnen wir früher. Das Gelübde von Dominik Busch. Regie Silke Hildebrandt. Das Angebot. Hitze. Grillen zirpen. Eine Veranda. Das sind die Grundelemente. Im Hintergrund die Lichter einer afrikanischen Großstadt. Lagos. Monrovia. Abidjan. Wind in den Palmenblättern, das Klimpern von Eiswürfeln. Ein älterer Mann, Belgier. Schütteres Haar, Schnurrbart, ein weißer Schnurrbart in der Mitte gelblich. Gitan. Ohne Filter. Schwaden. Kringel. Aschenbecher. Ein Öllämpchen, das Flämmchen züngelt. Eine Mücke rast hinein in die Flamme. Das sind die Grundelemente. Der andere Mann? Jung, Arzt, nippt an seinem Glas. Bier. Wein. Gin Tonic, das Klimpern. Und sie wissen beide, was jetzt gleich kommen wird, worum es hier geht. Sie kennen die Szene, auch wenn sie beide noch nie so etwas getan haben. Fackelübergabe. Sie sind aufgeregt. Sie ahnen es. Der Belgier räuspert sich. So eine Gelegenheit kommt vielleicht nie wieder. Er muss jetzt reden. Die Chance beim Schopf und so. Aber Schweigen. Doch jetzt müsste er müssen. Auf das Land schimpfen. Die korrupte Elite, den Präsidenten und den jüngeren Bruder des Präsidenten. Die Verhältnisse im Land. Er würde ehrlich sein. Würde einen Satz mit Du kennst ja die Hiesigen. Du kennst ja die Hiesigen. Das ist gut. Dem eine Beschreibung der inländischen Infrastruktur folgen würde. Sofern man das Wort Infrastruktur überhaupt ohne Beschönigung. Sumpf. Korruption. Oder Sumpf der Korruption. In der kurzen Zeit, in der du hier bist, 5 bis 8 Sätze zur Armut. Die AIDS-Rate hier in den Slums, er würde sie nennen, ungern, mit dem Beigeschmack einer persönlichen Niederlage. Der junge Arzt würde nicken. Die Vorteile, die schönen Seiten, er würde sie nicht aufzählen, damit der junge Arzt sie selber in Gedanken durchgeht. Man muss sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. So ist es, so war es, so wird es bleiben. Ein guter Abschluss. Und während er seine Zigarette ausdrückt und sich eine neue anzündet, ist nun der Moment gekommen für Aber? Aber. Aber du weißt natürlich auch, welche immensen Fortschritte wir im Centre Espoir gemacht haben. Der junge Arzt nickt abermals. Das nicht ungeschickt platzierte Argument, das Flüchtlingsproblem bei der Wurzel packen, geht nicht spurlos an dem jungen Arzt vorbei. Der Kampf gegen Windmühlen. Heroisch. Abenteuer statt Abendland. Auch und vor allem, weil hier wenigstens Wind herrscht. echter Gegenwind. Und nicht eine mitteleuropäische Brise. Eine Brise aus Plastik. Oberflächlichkeit. Materialismus. Bausparen. Sinnlehre. Das Kompositum Sinnlehre würde er betonen, obwohl das überhaupt nicht zu ihm passt. Er würde es sich auf der Zunge zergehen lassen wie ein Stück belgische Schokolade. Um dann die Anforderungen an seinen Nachfolger eher etwas zu übertreiben. Nicht jeder. Zu großes Hemd. Von Anfang an vermutet. Was nicht heißt, dass. Zweifellos Talent. Wobei. Nicht zu unterschätzen. Steiniger Weg. Hineinwachsen. Nicht jedermanns Sache. Kurz, Tim. Könntest du dir vorstellen, die Leitung des Centre Espoir zu übernehmen? Tim verspricht es, sich zu überlegen. Tim verspricht, darüber nachzudenken. Darüber zu schlafen. Tim verspricht es, mit seiner Verlobten zu besprechen, wenn sie in 2 Tagen zu Besuch kommt. Seine Verlobte heißt Sarah. Dann stehen die Männer auf und löschen das Öllämpchen. Zisch! Im Hotelzimmer. Vor dir? Eine Spinne. Eine Vogelspinne. Mit langen, behaarten Beinen. Du siehst ihre Augen. 2 schwarze Augen. Vorne in der Mitte. 2 kleine schwarze Augen. Fixieren dich. Scheinen dich zu fixieren. Sie schaut dich an. Du, gerade aufgewacht. Im Doppelbett. Seine Seite leer. Du auf deiner Seite und 2 Handbreit neben dir. Die Vogelspinne. Hand. Teller groß. Die Vogelspinne auf seinem Kissen ist Handteller groß. Aber nur, wenn man sehr große Hände hat. Das Ding ist Handteller groß und sprungbereit. Wieso? Sie wirkt sprungbereit. Vielleicht sitzt sie einfach nur friedlich da und döst und träumt von einer Fliege, die sich in ihrem Netz verfängt. Die frisst keine Fliegen. Die jagt Ratten. Ratten? Ratten so groß wie bei uns Katzen. Die kann springen? Das weißt du nicht? Wäre gut zu wissen. Du fixierst die Spinne. Du blickst in ihre Augen. Nur die Ruhe bewahren jetzt. Du stellst deine rechte Hand unter der Decke vor deinen Brüsten auf die Matratze. Ja. Deinen linken Arm schiebst du unter deinem Körper nach hinten. Und vor dir die Spinne. Und hinter dir dein linker Arm, mit dem du blind nach der Nachttischschublade tastest. Und während du die Schublade öffnest, bewegt sich die Spinne. Einen kleinen Schritt macht sie. Auf dich zu. Und du atmest ein. Vor dir die Spinne. Und fühlst unter deinen Fingerkuppen in der Schublade den Plastikeinband der Bibel. Der Hotelbibel. Und es gelingt dir. Ganz ohne auszuatmen. Die Bibel aus der Schublade zu klauen. Langsam erhebst du den Arm. Die Spinne vor dir. Erhebst die Bibel. Die riecht doch längst den Braten. Ja, saust dein Arm nach unten hinunter auf sein braunes Kissen. Sie will fliehen. Du triffst sie nur halb, triffst sie nur mit der Kante und hörst, wie es spritzt. Und du hörst, wie du schreist. Spürst, wie du aufstehst, hinausrennst ins Bad, siehst. Dein erschrockenes Gesicht, die Spritze, überall die Spritze. Und du weißt, du willst hier weg. Du willst nach Hause. Und im Spiegel, jetzt, siehst du. Die Spinne. Hinter dir an der Wand. Im selben Raum wie du. Du packst die Bibel fester, jetzt drehst dich um und du denkst, na gut, bringen wir die Sache zu Ende. Auf der Straße. Du weißt, er wird sterben. Ohne Blut wird er sterben. Und du fährst durch die Hitze um dich rum und das Brummen um dich rum, um den Kreisel, die Hitze. Und schaltest vom 2. in den 3. Und plötzlich die Mutter. Denkst an deine Mutter. Warum jetzt die Mutter? Hupen, ja, ja. Weiter. An den Früchteständen vorbei und Fische auf Zeitungspapier. Links nach der Busstation musst du. Jetzt links. Hey, du musst jetzt. Du hättest verdammte Scheiße noch mal links müssen. Der Junge braucht Blut. Und dein Puls. Warum bist du nicht? Bist doch sonst immer. Sowas von hättest du gerade links müssen. Hey, Flipflops, ein Junge mit Flipflops. Nein, keine Zeitungen. Nein, danke, vielen Dank. Merci, Bubu. Das Blutspenderzentrum. Wenn er nicht bald blutet. Er hat AIDS. Kaum noch rote Blutkörperchen. Und denkst, noch keine 10. So eine Scheiße. Eigentlich kein Ding. Zu Hause alles kein Ding. Aber hier bei den Möglichkeiten? Du weißt, keine Möglichkeiten. Die Auffahrt. Endlich. Und fährst hindurch. Der Brunnen. Siehst den Strahl. Siehst das Wasser. Siehst das Licht im Wasser. Hinten. Endlich der Schalter. Und raus. Zum Schalter. Klopfst. Klopfst weiter. An die Scheibe. Ein Mann im weißen Hemd. Ein Mann eröffnet. Und du nennst die Blutgruppe, du nennst den Rhesusfaktor, du nennst die Rhesusformel und du nennst den Zellfaktor und... Da ist kein Blut. Da muss Blut sein. Da muss doch Blut sein. Da ist kein Blut, überhaupt kein Blut ist da. Später vielleicht. Du brauchst jetzt Blut, nicht später. Du brauchst das Blut jetzt. Später vielleicht. Kommen Sie später wieder. Später ist zu spät. Warum ist jetzt kein Blut da? Das ist ein Blutspendezentrum. Ist das kein Blutspendezentrum? Das ist ein Blutspendezentrum. Wenn das ein Blutspendezentrum ist, dann muss da Blut sein. Du brauchst es. Jetzt. Kein Blut ist da. Nicht von dieser Blutgruppe und auch von keiner anderen. Wann später? Du willst wissen, wann später? Keine Ahnung, wann. Da sind noch andere. Da sitzen sie. Tragen Sie sich hier ein. Wieso eintragen? Du willst dich nicht eintragen. Ihren Namen in die Warteliste. Die Blutgruppe, den Rhesusfaktor, alles in die Warteliste. Später vielleicht. Du weißt, dass er jetzt Blut braucht, sonst stirbt er. Tut mir leid, hier in die Liste. Ihren Namen ins Feld, in die Liste. Aber das sei doch ein Blutspendezentrum, sagst du, und merkst, dass du dich wiederholst. Merkst, dass es nichts hilft. Ja, das ist ein Blutspendezentrum, aber jetzt ist kein Blut da. Du wirst lauter, wenn du jetzt fragst, ob du in einem Krankenhaus hier in der Nähe Blut bekommst. Und du fluchst. Jetzt fluchst du. Beruhigen Sie sich. Ich weiß es nicht. Probieren Sie es. Wahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Und du willst den Mann am Schalter beim Kragen packen. Willst ihn verfluchen. Das Blutspendezentrum verfluchen. Alles verfluchen. Doch du hast keine Kraft mehr. Keine Kraft mehr. Jetzt, wo du in die Knie gehst, weil du glaubst, dass du kotzen musst in der Hitze. Dein Blick zwischen deinen Beinen hindurch, zwischen deinen Knien hindurch. Und doch, du musst nicht kotzen. Und du atmest ein und du atmest aus. Und du stehst auf und du gehst zurück zum Wagen. Denn du weißt, du hast es probiert. Der Junge wird sterben. Bald bist du wieder zu Hause. Du kannst es nicht ändern. Du hast es probiert. Der Junge wird sterben. Bald bist du wieder zu Hause. Im Flugzeug. 11E und 11F. Hier, auf diesem Platz, saß ein 12-jähriger Junge. Neben ihm seine Schwester. Sie hielt ihr Pony fest. Der Junge drückte das Vier-Gewinn-Spiel an seine Brust. Als das Rütteln begann, fielen nach und nach die kleinen gelben und roten Spielsteine heraus, sprangen nach allen Seiten davon, tanzten auf den Innenwänden der Kabine im Kreis. Einer der Steine, ein roter, fiel auf die Rücklehne eines Stuhls und landete im offenen Mund eines dänischen Geschäftsmanns. 18c. Hier schwang in unregelmäßigen Abständen der braune Pferdeschwanz einer Frau hinaus auf den Gang. 27a und 27b. Hier, auf diesem Sitz, genau an dieser Stelle, drückte eine Frau ihrem Freund einen Kuss auf die Schläfe. Er griff mit seiner Hand nach ihrer. Dann beugten sich beide nach unten und hielten den Kopf zwischen die Beine, wie man es ihnen geraten hat. Jump Seat. Hier versuchte ein Flight Attendant, der sich zu spät zu seinem Sitz begeben hatte, seinen Sicherheitsgurt zu schließen und sah dann, wie eine volle Cola-Dose mit großer Geschwindigkeit auf ihn zuflog und seinen Kopf nur um wenige Zentimeter verfehlte. 3c. Hier, auf diesem Platz, saß eine ältere Dame. Niemand sah das Weiß ihrer Handknöchel, als sich die zarte, die trockene Haut darüber spannte. Spannte, weil sie mit beiden Händen ihre Kniescheiben umfasst hielt und drückte, mit beiden Händen fest zudrückte. 24a. Man kann das nicht üben, nicht wiederholen, man ist keine Katze, die Stimme der Mutter vielleicht, eine Urszene im Kopf, etwas aus der Kindheit, ein Geruch vom Backen. Oder Waschmittel. Und dann kotzen, in die Tüte kotzen und die Tüte verlieren. Und aus den Augenwinkeln sehen, wie die Tüte davonfliegt. Und dann weiter kotzen über die Jeans, die Schuhe, den Teppich. Etwas mit der Angst machen, etwas in sie hineinlegen, etwas hineinlegen. Sie damit füllen, damit es wieder Sinn ergibt. Sagt einer, mir selbst habe ich geschworen, nicht mehr zu trinken. Und setzt dann an und trinkt, trinkt. Und trinkt. Ich frage mich dann, wen hat er da geschworen, als er schwur, als ich schwur? Wer war das? Hab ich mir das geschworen oder war da noch jemand dabei? Wenn ich das wäre und wenn ich trinke, ich spüre doch ganz genau, dass ich hier gerade zwei verrate. Der eine bin doch ich und der andere ein Schwur wie ein Pfeil, der sich abgeschossen aufspaltet. Ich bin froh, dass ich es mir nicht aussuchen kann. Als die Masken runterkamen, kam die Angst, Wellen, bellen, wenn das mal gut geht. Der Freund. Verträge haben nur dann Gültigkeit, wenn sämtliche Vertragsparteien aus freien Stücken dem Vertragsabschluss zustimmen. So siehst du das. Hör mir zu. Du, drin in der Kiste, im freien Fall Richtung Mittelmeer. Todesangst, Messer an der Kehle. Und versprichst in der Situation Tod und Teufel oder was weiß ich was. Das unterscheidet sich in nichts von einem mit Waffengewalt unter Todesdrohung erzwungenen Vertragsabschluss. Ja und? Solche Vertragsabschlüsse sind ungültig. Hättest du ein Dokument für dein seltsames Gelübde, du könntest es deinem Patenkind geben, damit es auf der Rückseite eine Giraffe draufmalt oder eine Herde Elefanten. Oder eine Schlange mit gespaltener Zunge. Den Pakt, den du da in Panik geschlossen hast. Mit Gott, mit dem Teufel, mit deinem Gewissen, mit dir selbst, whatever. Er ist vom juristischen Standpunkt aus ungültig. Ist er nicht. Ich habe ihn bewusst geschlossen. Hast du nicht? Hab ich doch. Und ich will die Verantwortung übernehmen für das, was ich tue und für das, was ich sage. Und das auch dann, wenn ich einmal ein paar Schritte außerhalb meiner Komfortzone bin. Ein Passagier in Todesangst ist nicht ein paar Schritte außerhalb. Natürlich hatte ich Todesangst. Aber ich will mich nicht davon stehlen. Das war nicht ich beim Zeitunglesen, aber das war immer noch ich. Ich bin kein Psychologe, aber so viel verstehe ich auch. Nach einem halben Jahr in den Slums magst du ein abgebrühter Hund sein, schon möglich. Aber bei einem Flugzeugabsturz brennen auch bei dir die Sicherungen durch. In so einer Situation bist du nicht mehr Herr deiner selbst. Ich wusste, was ich da tue. Ich wusste, was ich da sage. Was heißt sage? Hast du das vor dich hingebrabbelt? So ins Klapptischchen rein? Nein, mehr so innerlich. Wie innerlich? Ich habe die Sätze in mir drin, für mich gesprochen. Welche Formulierung? Sag doch mal. Ist doch egal. Nein, ist nicht egal. Jede Formulierung hat ihre Schwachstellen. Schlupflöcher meinst du? Ja klar. Du musst mich hier nicht rausboxen. Tim, willst du die Nummer wirklich durchziehen? Ich glaube schon. Und Sarah? Ich weiß es nicht. Möchtest du, dass sie mitkommt? Ja. Tim, wenn Sarah nicht mitkommt... Ja? Weißt du, was ich für Sarah empfinde? Ist es so, wie ich denke? Ja. Okay. Ich möchte nur, dass du weißt, wenn du zurückgehst und Sarah bleibt hier, dann werde ich hier nicht aus dem Weg gehen. Verstehe. Du bist beknackt, wenn du gehst. Ich weiß. 17D, 17E, 17F. Hier, auf diesem Platz, saß ein Vater, schrie immer wieder zu seiner Tochter und seiner Frau, sie sollten die Köpfe unten behalten. Er selbst behielt den Kopf oben und hielt beide Arme über den Rücken seiner Frau und über den Rücken seiner Tochter, bis das Licht in der Kabine verlöschte, bis der Raum sich mit den Schreien der Passagiere füllte und seinen eigenen Gebeten, die er zwischen seinen Beinen hindurch nach unten sprach. Eine Freundin. Wunderschön. Naja. Was? Schön, dass du das so siehst. Du kannst dir vorstellen, was die anderen sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Bitte? Sagt Jesus. Ich meine nicht Jesus. Ich meine Sarah, meine Eltern, meine Freunde. Du gehst deinen Weg, unbeirrt. Du bist ein Vorbild. Bin ich nicht. Die Bedürftigkeit der anderen ist es. Ist was? Der bedürftige Blick der anderen, der mich sieht und der mich zu Hilfe aufruft. Der Blick, den ich mir zu eigen mache, das ist das einzige Kriterium. Was für ein Kriterium? Das einzige Kriterium, um zu entscheiden, ob deine Handlung religiösen Charakter hat oder nicht. Ich glaube nicht, dass ich mein Gelübde gegenüber Gott gemacht habe. Wem hast du dann dein Wort gegeben? Dir selbst? Mir auch, ja. Aber nicht nur. Wem denn noch? Nicht ein Wer. Nicht jemand, keine Person. Ich weiß, das klingt bescheuert, aber es fühlt sich so an, als hätte ich dem Gelübde das Gelübde gegeben. Aber es hat kein Gesicht. Ich kann es nicht anfassen. Es ist nicht warm. Es ist... Was? Ich weiß nicht. Es ist herzlos. Und hier bin ich. Hier sind die Menschen, das Leben, Wärme. Und da drüben ist das Gelübde. Kalt. Aber ihm habe ich mein Versprechen gegeben. Ihm, nicht Gott. Ich glaube nicht an Gott. Weil er für dich ein alter Mann mit Bart ist. Nein. Gott kann man ja auch als eine Art Energie verstehen. Aber auch daran glaube ich nicht. Gott ist nicht eine Art Energie. Was sollte das sein? Das sind Erklärungsmuster für Denkfaule. Gott ist ganz konkret, ganz einfach. Ach ja? Gott ist Nächstenliebe. Ich gebe und du empfängst. Und weil du empfängst, gibst du mir auch etwas. Den Sinn für mein Dasein, den Dank für mein Tun. Wenn ich meine Freiheit mit dir teile, meine Fähigkeiten, meine Zeit, diese Hingabe, das ist Gott. Da ist Gott. Ich bin Arzt. Ja? Und? Das ist in der Praxis total technisch. Das ist nicht so romantisch und... Wieso? Ich weiß nicht, wenn du so redest, das wird alles so aufgeladen, so Wind im Haar und Strahlenkranz und Sandalenfilm. Das ist Kitsch. So ist es nicht. Wie ist es dann? Strukturen aufbauen und sie am Leben erhalten, größtenteils. Ich bin kein Heiliger. Ich bin kein Held. Ich bin Beamter. Quatsch. Doch. Hier und da ein Gespräch, ein Händedruck, das schon. Aber meistens einfach funktionieren. Und den Schweiß aushalten, die Hitze, der Gestank auf den Gängen im Sterbehospiz, die Fliegen, Exkremente. Ach, egal. Nein, nicht egal. Aber trotzdem gehst du gerne zurück. Ich gehe nicht gerne zurück. Das ist es ja gerade. Alle denken, ich hätte da voll Bock drauf. In Wirklichkeit ist es furchtbar. Aber du schenkst ihnen dein Leben. Und dieses Helfen, diese Nächstenliebe ist göttlich. Ich liebe diese Menschen nicht. Einige sind sympathisch, ja, wie hier auch. Einige mag ich, andere nicht. Wie hier auch, vieles ist vertraut, vieles fremd. Aber Nähe? Nein, nicht wirklich. Und es sind nicht arme Menschen. Es sind einfach Menschen. Manchmal nicht mal Menschen, sondern einfach Körper. Aber das meine ich doch. Es wäre zu einfach, wenn es nur schön wäre. Das Unschöne, das Hässliche, das ist der Widerstand, gegen welchen dein Versprechen zu Gott erst zum Ereignis werden kann, oder? Oder nicht? Nein, irgendwie nicht. Wie würdest du es denn beschreiben? Ich war in diesem Flugzeug. Ich dachte, wir stürzen ab. Ich habe ein Gelübde abgelegt. Wenn ich hier heil rauskomme, dann gehe ich zurück. Für immer, das ist alles. Wir suchen übrigens Krankenschwestern fürs Sterbehospiz. Bist du dabei? War ein Scherz. 9D. Hier auf diesem Platz saß ein blinder Mann. Am Anfang der ruhigste von allen. Gefasst. Großen Hände verschränkt. Später das Herumzupfen am Hemdknopf. Erst zaghaft, zögerlich. Dann stärker. Und kurz bevor er den Knopf abriss, sein Schrei. Heiser und dumpf. Die Mutter. Ich möchte dich hier bei uns. Ich möchte dich und deine Familie hier in meinem Leben. Das möchte ich auch. Aber jetzt ist es anders gekommen. Ist es nicht. Du hast eine harte Zeit hinter dir. 5 Monate mit AIDS-Kranken, Tuberkulose-Kranken. Deine Nerven liegen blank. Du brauchst etwas Zeit. Zeit mit Sarah. Zeit mit uns. Du brauchst Ruhe. Ja. Du musst durchatmen, deine Gedanken sortieren. Du musst erstmal hier richtig ankommen. Die Zeit werde ich mir nehmen. Ich werde es genießen, jede Minute. Aber dann muss ich gehen. Ich möchte erleben, wie meine Enkel aufwachsen, Tim. Ich weiß nicht, ob da Enkel sein werden. Das sagst du so einfach? Ich weiß nicht, ob Sarah mitkommen wird. Vielleicht bleibt sie hier. Das meinst du nicht ernst? Doch. Den Job hier an der Klinik hast du sicher. Mit der Hypothek helfen wir gerne. Alles ist da, alles ist aufgegleist. Ich weiß. Jetzt ist es halt anders gekommen. Tim, wenn du mir das nimmst... Wenn ich dir was nehme? Du weißt genau, wovon ich rede. Nein, weiß ich nicht. Wenn du mir nimmst, dass ich sehen kann, wie deine Kinder aufwachsen. Dass ich sehen kann, wie du Chefarzt wirst. Die Hochzeit, das Haus, die Kinder, dein Leben, dein Glück. Mein Glück? Ja. Sicher, dass es um mein Glück geht? Ja. Was ist Glück, Mama? Du weißt, wovon ich rede. Nein, weiß ich nicht. Was Glück ist? Ja. Glück ist für mich, dass ich mich mit dir streiten kann. Dass ich mich mit dir über die Frage, was Glück ist, streiten kann. Das ist Glück für dich? Ja, das ist Glück für mich. Aber damit man dieses Glück erleben kann, muss man erstmal einen Sohn haben. Man muss Kinder haben, eine Familie, ein Zuhause, einen Job. Und erst dann kann man mit seinem Sohn streiten. Wirst du das haben, wenn du zurückgehst? Wenn Sarah nicht mitkommt? Und was machst du am Feierabend? Mit wem feierst du Weihnachten? Wer sind deine neuen Freunde vor Ort? Wer ist deine Familie? Und dann? Nach 10, nach 20 Jahren, wenn wir tot sind, Papa und ich. Wer ist dann deine Familie? Ich weiß es nicht. Doch, du weißt es. Nein. Schmeiß das nicht weg, Tim. Schmeiß nicht alles weg. Ich saß in einem Flugzeug. Das Flugzeug fiel nach unten. Beim Absturz habe ich ein Gelübde abgelegt. Wenn ich hier heil rauskomme, dann gehe ich zurück ins Centre Espoir. Für den Rest meines Lebens. Das wirst du nicht tun. Ich kann es nicht ändern. Doch, du kannst. Ich will es nicht können. Meinst du das wirklich ernst? Ich weiß es nicht. Ich weiß doch auch, dass sich das alles verrückt anhört. Alle schauen mich an, als hätte ich einen Dachschaden. Irgendwas Posttraumatisches. Das kann ich euch nicht verübeln. Ich frage mich ja selber, wie das passieren konnte, aber es ist passiert und jetzt stehe ich da und muss mich entscheiden. Und es fühlt sich falsch an zu gehen. Und es fühlt sich falsch an zu bleiben. Hast du uns denn nicht vermisst? Natürlich habe ich euch vermisst. Mich auch? Oder nur Sarah? Jeden Tag habe ich an dich gedacht. Bist du wütend auf mich? Wieso sollte ich wütend auf dich sein? Ja, weil ich dich nicht besucht habe. Nein. Du denkst nicht, dass ich mich nicht für dich interessiere. Nein, ich weiß, dass das nicht geht. Ich hätte kommen wollen. Das weiß ich. Glaubst du mir das? Ja. Das musst du mir glauben. Natürlich glaube ich dir. Hier herumhocken und an dich denken. Hier sein und doch nicht hier sein. Und jeden einzelnen Moment in Gedanken bei dir sein. Der einzige Mensch, der mir wirklich etwas bedeutet. Und du riskierst Kopf und Kragen. Könntest dich anstecken, könntest überfallen, könntest entführt werden. Oder vielleicht bilde ich mir das alles nur ein, weil ich mir kein Bild machen kann, sondern hier sitze und meinen Kram mache und denke, hoffentlich ist alles gut. Und ich möchte nichts mehr als dich sehen. Sehen, was du machst. Weil du bestimmt gut machst, was du machst. Und weil ich stolz auf dich bin. Aber ich krieg verdammt nochmal keinen Fuß in ein Flugzeug. Niemand macht dir Vorwürfe. Ich mache mir Vorwürfe, weil ich diese Angst nicht haben will. Und jetzt sitzt du vor mir, als wäre nichts passiert. Und du erklärst mir, dass du wieder weggehst. Bitte geh nicht. Bitte bleib bei mir. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sarah hat uns auf dem Weg zum Flughafen angerufen. Das Flugzeug sei abgestürzt. Ich habe ihre Stimme gehört, ich habe jedes Wort verstanden, aber ich konnte nicht sprechen. Es ging nicht. Am Flughafen hieß es plötzlich Notwasserung, nur wenige Tote. Lass meinen Jungen nicht bei den Toten sein, dachte ich. Lass meinen Jungen bei den Lebenden sein. Sie haben uns nach Hause geschickt. Ich habe nicht geschlafen in der Nacht, nicht eine Sekunde. Und am Morgen habe ich deine Stimme gehört. Am Telefon. Das war 9:06. Ich habe mir in die Hose gepinkelt. Verstehst du, was ich sage? Ich habe mir um exakt 9:06 in die Hose gepinkelt. Verstehst du? Es tut mir leid. Ich will das nicht mehr, Tim. Was willst du nicht mehr? Ich will nicht deine Angst tragen. Ich will nicht hier zu Hause sitzen und gelähmt sein. Ich will nicht mehr Angst haben. Nicht um mich, nicht um dich. Ich will nicht mehr Mutter sein. Nicht so. Du musst dich entscheiden. Denn wenn du das nicht tust, dann sitze ich hier und warte. Dann bin ich dazu verdammt, diese Rolle zu spielen, dieses Muttertier. Gelähmt und passiv. Und ich will das nicht, weil es eine Frechheit ist. Eine Zumutung. Es macht mich fertig. Ich will nicht mehr warten. Auch nicht auf dich. Auch nicht auf deine Entscheidung. Du hast 2 Tage Zeit. 2 Tage. In 2 Tagen sagst du mir, ob du hier bleibst oder ob du gehst. Und dann entscheide ich, was das für mich heißt. Okay. 15D. Hier, gleich oberhalb der Rückenlehne, fiel ein Koffer einer Frau auf die linke Schulter und brach ihr das Schlüsselbein, was sie erst bemerkte, als man ihr an einer Leiter auf das Rettungsboot hinaufhalf. Der Vater. Ja, so ein Flugzeugabsturz. Ja. Kannst du mich bitte ausreden lassen? Entschuldigung. So ein Flugzeugabsturz ist kein Spaß. Nein. Ich kann mir vorstellen, die Maschine, also wenn die Maschine so runter, ja, und man nicht weiß, rein ins Meer, meine ich, man denkt... Ja? Lass mich bitte ausreden. Jetzt habe ich... Rein ins Meer. Ja, und die Leute schreien. Und man selbst weil in Todesangst man selber schreit auch. Was schaust du mich so an? Nichts. Ja, hast du nicht geschrien? Doch. Eben. Ja, und man denkt, jetzt ist alles vorbei, ja? Alles ist vorbei. Man stirbt jetzt gleich. Ja, dann sind vielleicht gewisse Dinge nicht mehr so... Nicht mehr so vordringlich. Vordringlich? Ja, vordringlich. Vordringlich. Gewisse Dinge, an die man zuerst denkt. Die Maschine stürzt runter im freien Fall. Warst du angegurtet? Ja, Papa. Gut. Aber so in der Luft... Ja, die Maschine kam ins Trudeln. Hat sie sich so... Ja, ja. So um die eigene Achse? Ja. Eben. Ja, was ich sagen will, und da ist es doch normal... Was? Dass dann in dem Moment, dass unser Leben hier, da ist es doch normal, dass das nicht das Erste ist, woran du in so einer Situation denkst. Stattdessen Panik. Ja, du warst in Panik. Und du siehst dann das, was näher ist. All die Bilder, das finde ich völlig normal. Du warst da unten in den Slums für 6 Monate? 5. 5 Monate, fast ein halbes Jahr Ausnahmesituation. Ums Leben kämpfen von Kranken, von Todgeweihten. Und alles so anders als das Leben hier, wo wir hier alles haben. Auch nicht alles, aber vieles, das meiste. Und da finde ich es, wie gesagt, ganz normal, dass du dann in diesem Moment, im freien Fall, an die Leute aus dem Krankenhaus denkst. Die Kinder, denen du da unten geholfen hast. Ja, du hast Leben gerettet. Du hast auch Leben gerettet. Ja. Eben. Und das verbindet doch. Das verbindet enorm. Was bitte verbindet mehr, als wenn man jemandem das Leben rettet? Also, ich habe noch nie jemandem das Leben gerettet, aber ich stelle mir das extrem vor. Ein Wunder. Eine Droge. Das ist massiv. Ja, das nimmt einen quasi gefangen. Das ist schon fast Stockholm-Syndrom. Und das wolltest du wieder, weil es dir etwas gibt. Ja, du bist ein kluger Kopf, ein Analytiker, aber das ging dir nahe. Das ging dir doch nahe. Ja. Ja, eben. Und da ist es doch normal, das ging uns allen so. Und dann im Flugzeug, da war dir das am nächsten, weil es dir nahe ging. Du hast vielleicht Sachen, die dir hier manchmal fehlen, die auch mir fehlen, die uns allen fehlen manchmal. Dass man das Leben spüren will und den Geruch, den das Leben hat. Aber nicht dieses Indirekte, wo man manchmal nicht mehr weiß, wofür man kämpft, ja? oder gegen wen. Und warum eigentlich? Und wo alles zu drehen anfängt, alles verschwimmt. Das kenne ich auch alles. Ja? Aber du dachtest wirklich, dass du stirbst. Und wann bitte denkt man denn schon je, dass man stirbt? Das kannst du nicht üben. Das konnte ich dir auch nicht beibringen. Hätte ich dir das beibringen können? Nein, aber darum geht es doch gar nicht. Ja, doch, darum geht es, weil du überrumpelt warst, ja? Weil du in dem Moment völlig überrumpelt warst. Wer bitte wäre in so einem Moment nicht völlig überrumpelt? Aber eben weil du völlig überrumpelt warst, deshalb warst du total emotional in dem Moment. Aber deswegen ist es auch irrational. Ein solches Versprechen wäre total irrational. Obwohl du dich ja auch noch nicht entschieden hast. Du hast dich doch noch nicht entschieden. Ich weiß es nicht, nein. Natürlich hast du dich noch nicht entschieden. Du hast dich noch nicht entschieden, weil du weißt, dass es Wahnsinn wäre, dieses Versprechen zu halten. Die Angst, die Nähe zum Tod, das ist das eine. Aber jetzt bist du hier, zu Hause, bei den Menschen, die dich lieben. Die dich einfach so lieben, auch wenn du ihnen nicht das Leben rettest. Und das ist etwas anderes. Und jetzt musst du deinen Kopf einschalten. Nicht wie im Flugzeug. Hier hast du die Ruhe. Jetzt braucht es einen kühlen Kopf. Ich habe einen kühlen Kopf. Hast du nicht. Doch, ich sitze hier und höre dir zu. Du hast keinen kühlen Kopf. Wenn du einen kühlen Kopf hättest, dann bräuchte ich gar nicht zu reden. Das ganze Gespräch würde gar nicht stattfinden, weil du dann nämlich längst wüsstest, was zu tun ist. Und was wäre das? Nicht auf diesen Wahnsinn einzusteigen. Ein Versprechen geben und es dann halten ist kein Wahnsinn, sondern die vernünftigste Sache der Welt. Pass auf. Ein völlig unvernünftiges Versprechen geben und noch dazu in einem hochemotionalen Moment ist total irrational. Und es dann halten wollen, das ist Wahnsinn. Nein, gerade dann ist es doppelt vernünftig. Ein Versprechen auch dann noch halten, selbst wenn ich es im emotionalen Zustand gegeben habe. Aber das ist Theorie. Theorie, wie immer, wenn wir reden, Theorie. Aber meine Arbeit im Centre Espoir ist nicht Theorie. Das ist Praxis. Und mit einem Flugzeug abstürzen, das ist auch nicht Theorie. Vernunft, Wahnsinn, das sind Worte, wie immer, wenn wir reden. Wir reden und reden und sagen uns kluge Sachen und trotzdem schießen wir immer irgendwie an der Sache vorbei. Was würde es bringen, wenn du zurückgehst? Im Centre Espoir kann ich helfen. Einfach, direkt. Ich sehe, was ich tue. Ich sehe, was gelingt und was nicht. Hm. Ich bin kein Forscher, Papa. Ich will den Kontakt zu den Menschen. Aber ob das so ist oder anders und ich dies will oder das, das ist letzten Endes egal. Warum ist das egal? Weil ich ein Gelübde abgelegt habe. Weil ich versprochen habe, dass ich zurückgehe, wenn ich den Absturz überlebe. Für den Rest meines Lebens. Und ich habe den Absturz überlebt. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Wir lieben dich, Tim. Ich liebe euch auch, Papa. Man geht nicht, wenn man liebt. Und was tust du jetzt? Ich weiß es nicht. 22e, 23e. Hier hörte ein Mann das Beten einer Frau hinter ihm. Und er fragte sich, was das für eine Sprache sei. Fragte sich, ob das Rumänisch sei. Und er wusste es nicht. Dann schrie auch er. Sarah. Seit wann weißt du das? Seit einer Woche. Das ist wunderbar. Das ist toll. Mhm. Und was tun wir jetzt? Wir freuen uns. Worüber? Dass du schwanger bist, dass wir ein Kind bekommen. Dass wir bald eine Familie sind. Mhm. Und wo hast du gedacht, wird unser Kind aufwachsen? Darüber müssen wir reden. Ja, das sollten wir. Das sollten wir wirklich. Hättest du jetzt zum Beispiel Zeit? Könntest du dir vorstellen, mit mir zu kommen? Was? Meinst du das ernst? Ja. Weißt du, welches Bild ich gerade sehe? Nein. Rate mal. Ich weiß nicht. Badezimmer, Bibel, Handteller groß, Riesensauerei an der Wand. Ja, trotzdem. Kannst du dir ein Leben mit mir da unten vorstellen? Nein. Warum nicht? Ich habe mich fremd gefühlt von der ersten bis zur letzten Minute. Ich kann dort nicht leben. Das kannst du nach so kurzer Zeit sagen. Nach 4 Wochen? Ja, das kann ich. Das kann sich ändern. Ich glaube nicht. Wir könnten es probieren. Nein, Tim. Warum nicht? Ich will hier nicht weg. Ich kann hier nicht weg. Warum denn nicht? Weil ich hier zu Hause bin, weil ich hier lebe, weil ich hier arbeite, weil ich will, dass unser Kind hier aufwächst. Vielleicht würdest du dich daran gewöhnen. Wenn das Kind da ist, ist sowieso alles neu. Ein Neuanfang für uns drei. Meine Familie lebt hier, meine Schwester lebt hier, meine Freunde, deine Familie lebt hier. Wir sehen sie in den Ferien, wir besuchen sie in den Ferien. 4, 5 Wochen, wenn's hochkommt, 6. Das ist zu wenig. Du weißt, was ich mir hier alles aufgebaut habe, das will ich nicht aufgeben, auf gar keinen Fall, nein. Nein, Tim. Wir könnten da unten etwas aufbauen. Ich könnte dir helfen. Aber ich will hier bleiben, Tim. Mit dir. Ich will hier ein Leben führen, wie wir es besprochen haben, wie wir es beide immer wollten. Ich kann das nicht. Hör endlich auf, mich anzulügen. Was? Ich lüge dich nicht an. Was soll denn ein Gerede von deinem Gelübde? Sag doch endlich, was das Problem ist. Du liebst mich nicht mehr. Nein. Du liebst mich. Ja. Hast du eine andere? Nein. Du willst mit mir zusammen sein? Ja. Dein Leben mit mir verbringen? Ja. Wie eh und je. Ja, sicher. Das Leben hier, es bedeutet dir nichts. Nein, ich habe nichts gegen das Leben hier. Meine Mama. Es ist nicht immer einfach mit ihr, aber deswegen wechsle ich ja nicht gleich den Kontinent. Also nicht meine Eltern. Nein, ich mag deine Eltern. Deine Freunde. Ich habe sie vermisst. Den Job, die Klinik. Ich würde gerne dort arbeiten. Du hast Angst vor dem Alltag, dem Trott, dem Hamsterrad. Den Alltag gibt es dort auch, den Trott, das Hamsterrad. Das gibt es da ja auch. Aber im Centre Espoir gefällt es dir besser. Die Stelle ist interessanter. Nein. Was? Nein. Es gefällt mir nicht besser im Centre Espoir als hier in der Klinik. Es ist anders, aber nicht besser. Du hast dich verliebt in das Land, die Leute, die Leichtigkeit. Leichtigkeit? Welche Leichtigkeit? Weiß ich doch nicht. Da ist keine Leichtigkeit. Wie kommst du auf Leichtigkeit? Ich weiß es doch nicht. Irgendwas, was dir hier fehlt. Mir fehlt keine Leichtigkeit. Und da unten habe ich auch keine Leichtigkeit entdeckt. Dann hast du dich verliebt in die Stadt, das Tempo, das Gefühl, Millionen auf einem Fleck. Ich weiß nicht, ob ich die Stadt mag. Oft ist es mir zu viel, zu laut, es saugt mich aus. Okay, dann hast du dein Ding gefunden, deine Aufgabe, du hilfst den Armen, den Kranken, endlich hat dein Leben einen Sinn, du fühlst dich gebraucht, das ist das. Nein, ich könnte auch was anderes machen. Warum willst du dann hier weg? Warum findest du unser Leben auf einmal scheiße? Ich will nicht weg. Und ich finde auch unser Leben nicht scheiße. Was dann? Ich saß in einem Flugzeug. Das Flugzeug stürzte ab. Beim Absturz habe ich ein Gelübde abgelegt. Wenn ich überlebe, dann gehe ich zurück in Centre Espoir für den Rest meines Lebens. Punkt. Nein, Tim. Doch. Nein. Warum nicht? Weil Menschen nicht solche Sachen tun. Das Leben ist nicht so. Wir sind nicht so. Du bist nicht so. Ich weiß nicht, wie Menschen sind. Ich weiß auch nicht, wie das Leben ist. Bei mir ist es genau so passiert. Tut mir leid. Es tut dir nicht leid. Nicht wirklich. Nicht genug. Und es ergibt auch gar keinen Sinn. Merkst du das denn nicht? Muss denn alles einen Sinn ergeben? Ja. Warum? Weil ich es verstehen will. Weil ich dich verstehen will. Aber jetzt ist es halt anders. Wenn du mir sagst, dass du keinen Bock hast auf ein Leben mit mir, dass dir das alles hier zu spießig ist, dass du Adrenalin brauchst wie ein Kriegsfotograf, dann verstehe ich das. Nein, ich verstehe es nicht, aber ich verstehe es doch irgendwie. Ich finde es scheiße, aber ich kann damit leben. Ich kann dann unserem Kind in die Augen schauen und ihm sagen, dein Vater ist ein fahrlässiger Idiot, ich hasse ihn, obwohl ich ihn liebe, hasse ich ihn. Drücken wir ihm die Daumen, heute geht es wieder um Ruhm und Ehre. Heute ist wieder Stierkampf, wird schon schief gehen. Aber dein Gelübde. Und dann sagen, dass du gerne unser Leben leben möchtest, so wie wir es uns tausend und tausendmal vorgestellt haben. Das kann ich einfach nicht schlucken. Ich weiß, dass sich das alles komplett verrückt anhört. Aber ich bin in etwas hineingeraten. Ja, das sehe ich auch so. Du bist da in etwas hineingeraten und du solltest da auch wieder herauskommen, weil das, in was du da hineingeraten bist, der totale Irrsinn ist. Nein, ist es nicht. Ist es nicht? Nein. Sondern? Es ist etwas Schönes. Was? Ja. Etwas Zerbrechliches. Etwas, das ich nicht beschreiben kann. Und zugleich macht es mir Angst. Weil es größer ist als unsere Pläne und Absichten. Größer? Nicht größer. Anders. Wie anders? Du darfst nicht das eine gegen das andere ausspielen. Wieso darf ich das nicht? Weil man die beiden Sachen nicht vergleichen kann. Denkst du? Ja, das denke ich. Hier bin ich. Unser Kind im Bauch. Unsere Zukunft. Das ist die eine Möglichkeit. Und da, das ist dein Gelübde. Zweite Möglichkeit. So. Wie entscheidest du dich? Bitte komm mit, Sarah. Lass uns das gemeinsam überlegen. Gib dem Ganzen eine Chance. Wir schaffen das. Wir bauen uns da was auf. Du hast mir dein Wort gegeben, dass wir uns hier etwas aufbauen. Und wem hast du im Flugzeug dein Wort gegeben? Ich weiß es nicht. Du brichst ein Versprechen mir gegenüber, gegenüber deiner Familie, gegenüber deinem Kind, weil du dein Versprechen gegenüber ich weiß es nicht halten musst. Ich hätte es jetzt nicht mit diesen Worten ausgedrückt, aber wenn du es so formulieren willst, ja. Tim, wir haben eine Beziehung, verstehst du? Eine Beziehung. Aber du hast keine Beziehung zu ich weiß es nicht. Doch, vielleicht habe ich eine Beziehung zu ich weiß es nicht. Vielleicht hatte ich immer schon eine Beziehung zu ich weiß es nicht. Und vielleicht hast du das ja auch. Und alle Menschen und alle Sachen. Und vielleicht haben sogar sämtliche Beziehungen zwischen allen Menschen und allen Sachen eine Beziehung zu ich weiß es nicht. Und vielleicht gäbe es weder Menschen noch Dinge noch Beziehungen ohne dieses gottverdammte ich weiß es nicht. Aber weißt du was? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich es versprochen habe. Ich habe versprochen, zurück in Centre Espoir zu gehen, wenn ich den Absturz überlebe. Wenn du gehst, wenn du das wirklich machst, dann weiß ich nicht, ob ich unser Kind zur Welt bringen kann. Ich würde es gern können. Aber ich weiß nicht, ob ich es kann. 24a. Hier saß Tim. Hier saß er. Vornübergebeugt wie alle anderen und dachte, dass er stirbt. Hörte die Gebete einer Frau vor ihm und dachte, dass er stirbt. Dachte wirklich, dass er jetzt gleich stirbt. In der Votivkirche. Ein Bähnchen. Da wäre ein rotes Seilbähnchen. Du weißt, dass du auch das Seilbähnchen nehmen könntest, aber du willst das Seilbähnchen nicht nehmen. Du willst zu Fuß gehen und schaust hoch, schaust den Hang hoch und denkst, Unsinn, Das ist Unsinn, warum ich hier bin, hierher komme. Ich werde hier nicht finden, wonach ich suche. Und darum? Unsinn. Und noch während du Unsinn denkst, gehst du weiter. Gehst weiter die Straße entlang. Kies auf der Straße. Das Geräusch unter deinen Schuhen vertraut. Einmal kommt dir ein Traktor entgegen. Der Mann auf dem Traktor raucht und winkt. Du winkst zurück und gehst um die Kurve und siehst vor dir das Kloster. Und siehst die Kirche auf der rechten Seite, die Votivkirche, siehst den Turm und gehst weiter. Dann die kitschigen Postkarten am Kiosk auf dem Weg, die Wasserfälle, viel weißer, als sie in Wirklichkeit sind. Du magst das, du fühlst dich wohl, du gehst weiter. Durch eine Pforte, dann ein Kiesweg, der alte Klostergarten, vor dir die Kirche. Du gehst die Treppe hoch, die Tür ist offen. Die alten Broschüren im Vorraum, die einfachen Farben, der muffige Geruch, ein Opferstock für Spenden und Licht von der Seite. Unsinn, denkst du. Völliger Unsinn. Du hier, du jetzt hier. Totaler Unsinn. Ich werde hier nie finden, wonach ich suche. Denkst du und gehst weiter. Gehst hinein in die Kirche. Man hat dich nicht angelogen. Die Wände voll. Vom Boden bis hoch an die Decke. Voll mit den Votivtafeln. Tafeln in Schwarz und Weiß und Tafeln in Farbe. Tafeln hinter dir neben der Eingangstür und weiter an den Seitenwänden des Kirchenraums bis nach vorne hin zum Altar. Und irgendwo siehst du... Ein Bauernhaus mitsamt dem Kuhstall steht in Flammen. Darüber schwebt ein Engel. Daneben auf der Wiese steht Maria mit einem Strahlenkranz, ihre rechte Hand schirmend über dem Haus. Drei Männer bringen Eimer mit Wasser. Und darunter hat jemand geschrieben, Ex voto 1861. Und irgendwo siehst du... Eine Frau liegt in einem Bett. Daneben ein Mann erhält ihre Hand. Eine Klosterfrau tupft der Kranken mit einem weißen Tuch die Stirn. Die dunkelblaue Frakturschrift ganz verwittert, kaum zu entziffern. Danke für die Heilung. Und jetzt stehst du vorne, im Mittelgang vor dem Altar, siehst hinunter auf den Steinboden, den verzierten Steinboden und denkst Unsinn. Und fängst an, deine Schuhe auszuziehen. Und ziehst deine Schuhe aus und fängst an, deine Socken auszuziehen. Erst den linken, dann den rechten. Und spürst den Steinboden, spürst die Kälte von dem Steinboden und denkst alles Unsinn. Und ziehst deine Jacke aus und ziehst deinen Pulli aus, dein T-Shirt und deine Hose und denkst völliger Unsinn. Während du deine Unterhose ausziehst und legst dich auf den Boden, legst dich nackt auf den Steinboden und siehst hinauf zur Decke. Siehst die Decke und spürst unter dir die Kälte. Fühlst den Übergang von deiner Haut zum Stein, spürst beides, Haut und Stein. Spürst heiß und kalt und fühlst den Unterschied. Fühlst die Punkte, an denen beides ineinander übergeht. Fühlst die Grenze, spürst die Kälte, die deine Hitze kühlt. Spürst den Boden, der dich trägt. Und schließt die Augen. Um dich alles dunkel, unter dir die Kälte. Und hörst, wie dein Herz schlägt. Hörst, wie dein Atem sich beruhigt. Spürst, wie du ruhig wirst und liegst da, liegst einfach nur da, liegst da auf dem Steinboden und du weißt, du kannst es nicht ändern und du willst es nicht ändern und du weißt, du kannst es nicht erklären und du willst es nicht erklären und du weißt, dass es trägt, du weißt jetzt, dass es trägt, es trägt, es trägt dich, es trägt die anderen, es trägt alles andere. Es trägt alles. Und jetzt weißt du, was du tun wirst. Es gibt Dinge, über die man sich einigen kann. Und wichtige Dinge. Abschied. I can see clearly now, the rain is gone. Hier stand deine Mutter und stellte ihre Kaffeetasse auf das Sideboard. Stellte ihre Kaffeetasse auf das Sideboard, als du ihr deine Entscheidung mitteiltest. Hier lehnte sich dein bester Freund gegen die Wand, strich sich mit ungläubigem Blick über den Bart und versuchte dir zu sagen, dass er stolz auf dich ist. Du hast nicht genau verstanden, weshalb. Doch dann habt ihr euch umarmt und du hast irgendwie verstanden. Oder du hast nicht verstanden, aber es war nicht mehr so wichtig. Weil ihr euch verstanden habt, indem ihr euch umarmt habt. Und er hielt dich und du hieltest ihn. Und es fühlte sich gut an. Hier sprang dein Patenkind vom Sofa auf, klatschte laut in die Hände und sang ein Lied, das sie im Kindergarten gelernt hatte. Sprang vom Sofa auf und fand es toll, dass du nach Afrika fährst, um den kranken Menschen zu helfen. Hier legte dein zukünftiger Chef seine Brille auf den Schreibtisch. Den Schreibtisch aus Glas, als du ihm mitteiltest, dass du die Stelle nicht antreten würdest. Und fragte verwundert nach, ob er richtig gehört habe und ob du sicher seist. Und als er sah, dass es dir ernst ist, stand er auf, gab dir die Hand und wünschte dir Glück. Und sein Blick war irgendwie verändert. Hier draußen umarmte dich dein Vater. Du sahst das Haus deiner Eltern. Du sahst, wie sich der Vorhang im Schlafzimmer deiner Eltern bewegte. Sahst, wie deine Mutter dir heimlich nachsah. Und kurz wolltest du ihr winken. Doch ließest du es dann bleiben. Du stiegst ins Taxi ein und das Taxi fuhr los. Epilog. Du weißt, dass du früher weniger geraucht hast. Dein Blinzeln. Die Sonne im Gesicht. Blättchen. Filter. Tabak. Blindlings. Und für einen kurzen Moment schaust du nach oben und da ist... nichts. Nicht mal Wolken. Das weißt du. Und doch weißt du, dass du vor ein paar Stunden ein Stoßgebet losgeschickt hast, nach da oben. Wohin sonst? Bitte. Und hörst den Motor. Kennst den Motor. Der Bus kommt zurück. Der ganze Stadtteil ohne Wasser seit 2 Wochen. Nicht mal die ersten 2 Kerzen vom Adventskranz habt ihr angezündet. Kein Löschwasser, zu kostbar. Scheiße. Und hörst den Bus. Schaust auf dein Handy. 16:30. Keine Nachrichten. Siehst den Fahrer, siehst, wie er aussteigt. Guter Gesichtsausdruck. Und freust dich, weil alle Kanister gefüllt mit Wasser. Und freust dich. Umarmst den Fahrer, ziehst an der Zigarette und gehst wieder hinein in dein Büro. Und setzt dich und schließt die Augen. Und schaust auf dein Handy und siehst... eine Nachricht. Und es klopft an der Tür. Du sagst, herein. Eine Krankenschwester fragt, ob du kommen kannst. Und du sagst... ja, du kommst gleich. Und liest die Nachricht, die du bekommen hast. Lieber Tim, heute Morgen um 4.35 Uhr ist Paul auf die Welt gekommen. Er ist super. Wir sind alle sehr glücklich. Sarah. Und die Krankenschwester wiederholt ihre Frage. Und während dir die Tränen in die Augen steigen, wiederholst du deine Antwort und bleibst sitzen. Starrst auf die Nachricht. Und bleibst sitzen. Und die Tränen laufen dir über die Wangen. Und die Krankenschwester fragt, ob alles in Ordnung sei. Und du bejahst. Ob du kommen könntest, fragt sie wieder. Und du heulst. Und bleibst sitzen. Heulst und bleibst sitzen. Du heulst und heulst und heulst. Und bleibst sitzen. Bis du spürst, dass jemand da ist. Dass jemand bei dir ist. Dich berührt. Eine Hand auf deiner Schulter. Dich festhält und dich umarmt. Dich ganz fest umarmt. Und nicht mehr damit aufhört. Und nicht mehr damit aufhört. Und einfach... nicht mehr damit aufhört. Das Gelübde von Dominik Busch. Die Rollen und ihre Darsteller: Tim, Ole Lagerbusch. Erzähler: Ingo Hülsmann. Chor: Sascha Nathan und Stefanie Kirsten. Sarah: Lisa Hagmeister. Freund: Manja Müß. Freundin: Maike Droste. Mutter: Dörte Lisewski. Vater: Michael Wittenborn. Ansagen: Thomas Krümmel. Besetzung: Cordula Huth. Ton und Technik: Ursula Potyra und Julia Kümmel. Aufnahmeleitung: Christoph Müller. Regie: Silke Hildebrand. Produktion: Hessischer Rundfunk 2017. Dramaturgie und Redaktion Peter Liermann.